Meine Damen und Herren, im Mittelpunkt des heutigen Hörspieltermins steht der Schriftsteller Rainer Kunze. Allerdings nicht wie gewohnt an dieser Stelle als Autor eines Werkes, sondern in diesem Fall als sein Gegenstand. Der Titel lässt erkennen, worum es geht. Deckname Lyrik, die Geschichte einer Stasi-Observation. Urheber dieser Geschichte sind in einem wörtlichen Sinn die Mitarbeiter der Stasi, offizielle wie inoffizielle, die das hier in Teilen dokumentierte Material in einem Zeitraum von fast 10 Jahren akribisch und unter Anwendung aller nur denkbaren Bespitzelungsmethoden zusammengetragen haben. Das Ergebnis dieses Sammelfleißes, allein in diesem einzigen Fall, erschüttert und verblüfft. Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl der ehemaligen DDR versagt die Vorstellungskraft ihren Dienst. Dabei möchte man es fast belassen. Doch täglich neue Enthüllungen über Opfer, Täter und Methoden, die Undurchdringlichkeit des Stasi-Staats im Staate und seine politischen Ausstrahlungen bis zum heutigen Tage legen es nahe, sich anhand eines gut aufbereiteten Beispiels Einblick in die Funktionsweise dieses Überwachungsapparates zu verschaffen. Der Fall des Lyrikers Rainer Kunze ist dazu gut geeignet. Der 1933 in Oelsnitz im Erzgebirge geborene Autor, Sohn einer Bergarbeiterfamilie, trat mit 16 Jahren in die SED ein und konnte dank der Förderung im Arbeiter- und Bauernstaat Philosophie und Journalistik studieren. 1959, kurz vor der Promotion, nach ersten Konflikten mit dem Staat wegen konterrevolutionärer Umtriebe, geht Kunze als Hilfsschlosser in die Produktion, arbeitet nebenbei für den Schriftstellerverband und veröffentlicht erste Gedichtsammlungen. 1968 dann, mit dem Einmarsch der Sowjets in Prag, gibt er sein Parteibuch zurück. Die Stasi-Akte wird angelegt. Noch 1972 stellte Kunze seinem bei S. Fischer erschienenen Gedichtband Zimmerlautstärke ein Wort von Seneca voran. Bleibe auf deinem Posten und hilf durch deinen Zuruf. Und wenn man dir die Kehle zudrückt, bleibe auf deinem Posten und hilf durch dein Schweigen. Wie es dazu kam, dass Rainer Kunze mit seiner Familie 1977 dann doch die DDR verließ, darüber berichtet nun die Stasi. Rainer Kunze, Deckname Lyrik. Die Geschichte einer Stasi-Observation. Fürs Radio eingerichtet von Ulrich Gerhardt. Vorbemerkung: Diese Sendung besteht fast ausnahmslos aus Aktenauszügen. Zitiert wird die Akte Nummer 10-514-68 des Ministeriums für Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik, Bezirksverwaltung Gera. Operativvorgang, Deckname Lyrik. Tatbestand: staatsgefährdende Hetze, § 106 StGB. Staatsverleumdung, § 220 StGB. Kunze, Rainer, Schriftsteller. Angelegt am 16.09.1968. Beendet 19.12.1977. Archivnummer 1434-77. Die Akte umfasst 12 Bände mit insgesamt 3491 Blatt. Hauptorte des Geschehens: Greiz, Thüringen, Bezirk Gera, Franz-Feustel-Straße 10, 6 Parteien Mietshaus, 2,5 Zimmerwohnung, Parterre rechts. Leiningen, Vogtland, von Greiz ca. 15 Kilometer entfernt liegender Ortsteil der Gemeinde Gablau, gemietetes einzeln stehendes Nebengehöft, Küche und Dachkammer. Gera, den 18.08.1964. Von einer Kontaktperson wurde Folgendes über Rainer Kunze berichtet. Rainer Kunze gehöre zu denjenigen Lyrikern, die es strikt ablehnen, an Lyrikabenden teilzunehmen. Er begründet es damit, dass hier eine Zensur erfolge, das heißt, dass er erst seine Gedichte vorlegen und diese genehmigt werden müssten, ehe er sie lesen dürfe. Gera, den 01.06.1966, Verbindungen des Rainer Kunze, folgen 23 Anschriften von Schriftstellern, Verlegern und Schauspielern in der DDR, in der Bundesrepublik Deutschland und in der CSSR. Gera, den 30.08.1967, der freischaffende Schriftsteller Kunze, Rainer, erhielt vom Westdeutschen Merlin Verlag eine Einladung. Begründet wurde die Einladung damit, dass Kunze der Übersetzer einer tschechischen literarischen Arbeit ist, die erstmalig in Westdeutschland herausgekommen sei. Jan Skatzel, Fairgeld für Charon, Gedichte. Aus diesem Anlass habe der Merlin Verlag den tschechischen Autor und Kunze eingeladen. Nach Rücksprache mit Minister Gysi und der Kulturabteilung des ZK, der SED, wurde die Reise abgelehnt. Quelle: Genosse Dr. SCH, Deutscher Schriftstellerverband. Cottbus, den 19.10.1970. Rainer Kunze, Lyriker aus Greiz. Auf Einladung des Schriftstellerverbandes Cottbus weilte Vorgenannter im Blechenclub zu einem Vortrag. Eine klare, eindeutige politische Haltung zu unserer Kulturpolitik ist bei K. vermutlich nicht vorhanden. Hinter seinen Worten, man darf dem Künstler nicht die eigene Meinung nehmen, lässt sich die Tendenz von der sogenannten unpolitischen Kunst vermuten. Der IM, in dessen Händen die Leitung des Vortrages lag und der die Gefährlichkeit dessen Thesen erkannte, bemühte sich mehrmals um die strikte Einhaltung der Tagesordnung. IM heißt inoffizieller Mitarbeiter. Das bedeutet Spitzel. Gera, den 27.08.1968. Die Gedichte des K. sind in der DDR kaum bekannt. Es wird eingeschätzt, dass die meisten seiner Werke schwer bzw. nicht verstanden werden. Charakterlich wird K. als ein äußerst sensibler Mensch eingeschätzt, der bescheiden und zurückgezogen lebt. Im Wohngebiet ist K. als ein Einzelgänger bekannt. Sein Hobby neben der Lyrik, Musik und Malerei. Die Ehe des Kunze verläuft in geordneten Bahnen. Kunze unterhält zahlreiche Verbindungen zu Schriftstellern in der DDR, GSSR und in Westdeutschland. Charakteristisch ist, dass es sich vorwiegend um Personen handelt, die in der Vergangenheit eine negierende Haltung gegenüber der Kulturpolitik der Partei zeigten. Auf die Bevölkerung sind die Einflussmöglichkeiten des Kunze aus den schon genannten Gründen gering. Ziel der Bearbeitung, Erarbeitung von Materialien, inwieweit die politisch-ideologische Einstellung und die Arbeiten Kunzes konterrevolutionäre Zielstellungen zum Inhalt haben. Kompromittierung des Kunze in Schriftstellerkreisen der DDR und der GSSR, Einschränkung seiner Resonanz, Maßnahmen, Erarbeitung eines umfassenden Persönlichkeitsbildes, um geeignete Kombinationen und Legenden für die Bearbeitung mit IM erarbeiten zu können, Ermittlung der Frau des Kunze und ihrer Verbindungen zu intellektuellen Kreisen in Greiz. Durch die Abteilung ASR ist sicherzustellen, dass wir rechtzeitig über geplante Reisen des Kunze nach Westdeutschland und das kapitalistische und sozialistische Ausland informiert werden. Durch Ermittlung in Greiz ist festzustellen, ob der Einsatz des Referates O, B-Maßnahme, möglich ist. ASR heißt Abteilung Sicherheit Reisen. Referat O heißt Observation. B-Maßnahme heißt akustische Überwachung. Ministerium für Staatssicherheit, Bezirksverwaltung Gera, 6.9.68, Eröffnungsbericht. Kunze wurde 1964 im Rahmen der analytischen Arbeit unter Künstlern im Bezirk überprüft. Die Überprüfung der Person erfolgte mit dem Ziel, seine Verbindungen zu Schriftstellern sowie die nach Westdeutschland und Westberlin operativ zu nutzen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass über Kunze operatives Material in der Bezirksverwaltung Leipzig vorlag, 1958 bis 1960. Eine Aussprache mit ihm ergab, dass er für die inoffizielle Arbeit nicht geeignet ist. Maßnahmeplan, Gera, den 14. September 1968. Es ist sofort ein Funk, in Klammern Blitz, an die Hauptabteilung 20 zu senden, in welchem die Möglichkeit der Republikflucht des K. mitgeteilt wird. Es ist zu vereinbaren, dass alle ankommenden und abgehenden Telegramme des K. unter Kontrolle gebracht werden. Mit dem Referat O ist abzusprechen, dass die Ergebnisse ihrer Arbeit in kürzesten Zeitabständen ausgewendet werden. Berlin, 24.10.68. Am 11.10.68 suchte Kunze die Redaktion der Zeitschrift Sibylle auf und berichtete einer ihm vertrauenswürdigen Person, dass er in der GSSR-Botschaft war und dort ein längeres Gespräch mit dem Botschafter hatte. Der Botschafter habe ihm gesagt, dass jetzt alles aus sei. Die GSSR sei wie im Kriege vollständig militärisch besetzt. Die Sowjetunion habe damit ihr aggressives, militantes Verhalten unter Beweis gestellt. Mit dem Einmarsch in die GSSR sei die Periode der Koexistenz zu Ende gegangen. Kunze zeigte sich äußerst erregt und erweckte den Eindruck, als ob seit dem 21.08. auch bei ihm aller Lebensoptimismus zusammengebrochen wäre. Berlin, 23.05.69. Inoffiziell wurde bekannt, der soeben erschienene Gedichtband »Sensible Wege« von Rainer Kunze stellt eine politische Provokation gegenüber unserem Staat und seiner Politik dar. Die in diesen Gedichten bezogene Position des Autors muss als weit negativer als die bisher bekannte Position eingeschätzt werden. Aus den Gedichten werden im Wesentlichen drei Thesen sichtbar, die der Verfasser vertritt. Erstens, die DDR ist ein großes Gefängnis, worunter nicht nur die Beschränkung der Bewegungsfreiheit, sondern auch eine Einengung des geistigen Lebens und der Entwicklung der Persönlichkeit und des Talents verstanden wird. Charakteristisch sind dafür die Verse aus dem Gedicht mit dem bezeichnenden Titel Kurzer Lehrgang Dialektik. Unwissende, damit ihr unwissen bleibt, werden wir euch schulen. Ethik, im Mittelpunkt steht der Mensch, nicht der Einzelne. Solche Auffassungen finden sich in den meisten Gedichten des Bandes wieder. Zweitens, die Kulturpolitik der DDR ist eng und dogmatisch. Sie ist gegen die Entwicklung der Kunst gerichtet. Beispiel Lied vom Biermann. Biermann sei ihr Mann. Ach was, Mann ist Mann, Bier ist Bier, Biermann kam von dort nach hier. Drittens, Sympathie für revisionistische und konterrevolutionäre Auffassungen. Beispiel Rückkehr aus Prag, Dresden, Frühjahr 1968. Eine Leere liegt mir auf der Zunge, doch zwischen den Zähnen sucht der Zoll. Der IM teilte mit, dass Kunze mit vorliegendem Band eindeutig gegen die Statuten des Deutschen Schriftstellerverbandes verstoßen habe und sein Ausschluss aus dem Schriftstellerverband gerechtfertigt sei. Wer da den 5.6.69? Inoffiziell wurde bekannt, dass in Greiz ein sogenannter English Club existiert. In diesem Club trägt der Lyriker Rainer Kunze seine Gedichte vor. Dieser Club wird von einer Dame, ca. 75 Jahre alt, geleitet. Zu diesem Club gehören etwa 15 Personen. Berlin im 14.11.1969. Nach dem Schriftstellerkongress wurde durch den Schriftstellerverband eine längere Diskussion mit Rainer Kunze über seinen Gedichtband Sensible Wege geführt. Die Diskussion zeigte, dass Rainer Kunze nicht bereit ist, die Kritik anzunehmen. Magdeburg, den 19. Mai 1970. Literarische Veranstaltung am 12.05.1970 auf der Podiumsbühne des Großen Hauses der Bühnen der Stadt Magdeburg. Da bekannt ist, dass der K. eine sehr seichte Einstellung zu den Problemen der Kunst hat und diese sich auch in seinen Werken ausdrückt, war von Seiten der Bezirksleitung der SED erst vorgesehen, diese Veranstaltung zu sperren. Von dieser Absicht wurde aber Abstand genommen. Die Karten wurden aufgekauft und nach einem bestimmten Schlüssel verteilt. Der Personenkreis setzte sich zusammen aus Genossen der Bezirksleitung der SED, des Rates des Bezirkes, der Bezirksleitung der FDJ. Anwesend waren ca. 40 Personen. Nach der Vorstellung des Autors war anhand der einleitenden Worte des K. zu vermuten, dass ihm bewusst war, aus welchen Personenkreisen sich die Gäste zusammensetzten. Eine eindeutige Stellungnahme zur realistischen Kunst in unserem sozialistischen Gesellschaftssystem fehlte gänzlich. Gera, den 26.76. Zur Präzisierung des Maßnahmeplanes sowie zur Bestätigung der operativen Version werden folgende Informationen benötigt. Angaben über die finanziellen Verhältnisse des K., Kontostand und Kontenbewegung, Hinweise auf eventuelle Kurierwege nach Westdeutschland, alles, was über die Familie bekannt wird, Verhalten seiner Ehefrau und Tochter. Informationen über sämtliche, auch geringfügige Gesetzesverletzungen durch K., Äußerungen, die irgendeine Person über K. macht, Einschätzung der charakterlichen und moralischen Seite von K. unter eventueller Zuhilfenahme inoffizieller Kräfte, Informationen über jede einzelne offiziell oder inoffiziell bekannt gewordene politische Äußerung des Kunze, Aufklärung der Person Paul Celan, Schriftsteller, unlängst in Paris durch Selbstmord gestorben. Alles, was über Versuche Kunzes bekannt wird, durch die Anwendung kirchlicher Motive und Ausdrucksweisen in seinen Werken unseren Staat anzugreifen. Nach Einleitung der Maßnahme A, sämtliche anfallende Berichte, nach Erweiterung der M-Kontrolle, Anfertigung von Kopien sämtlicher an Kunze gerichteter und von ihm verschickter Post. Maßnahme A heißt Abhören des Telefons. M-Kontrolle heißt Postkontrolle. Ergänzung. Juni 1970. Anfang 1970 unternahm K. einen Versuch, durch die Zusendung von in Westdeutschland verlegten Gedichtbänden die Leitung des Deutschen Schriftstellerverbandes zu beeinflussen. Merseburg, den 27.07.70. Am 18.07.1970 wurde bekannt, dass ein gewisser Schriftsteller Kunze in ihrem Verantwortungsbereich feindlich in Erscheinung getreten sein soll. Der K. soll unter anderem den Westdeutschen Literaturpreis erhalten haben, da ein Angehöriger der evangelischen Studentengemeinde in Merseburg operativ bearbeitet wird und beabsichtigt, den Kunze nach Merseburg zu holen, bitten wir um Einschätzung des Schriftstellers. Botschaft der Deutschen Demokratischen Republik, politische Abteilung, Prag, den 14.12.1970. an Zentralkomitee der SED, Leiter der Kulturabteilung, Genossen Dr. Anno Hochmuth, Berlin. Wie ersichtlich ist, trat der Lyriker Rainer Kunze in Usti, NL, in einer öffentlichen Veranstaltung auf, in der er politisch sehr fragwürdige Texte vortrug. Das Auftreten Rainer Kunzes ist dem von der KPC geführten Kampf um die politische Konsolidierung in der GSSR abträglich. Ich empfehle, diesen Vorgang mit der Leitung des Schriftstellerverbandes auszuwerten, um geeignete Maßnahmen zu treffen, dass ähnliche Privatinitiativen künftig verhindert werden. Handschriftlich, Beratung Hauptabteilung 20, 20.01.71, KNDDR Schwerpunktvorgang. Konzentriert daran arbeiten, Methode getippte Leute werden operieren. Einschreiben aus der Schweiz nicht konfiszieren, alle anderen ja. Kirche prüfen, ob es nicht möglich wäre, so zu täuschen, dass es ein Auffangbecken für negative Kräfte. Welche christlichen Kulturschaffenden gibt es im Bezirk, die auch als IM in Frage kämen? Isolieren von Kirche? Wie? Bestimmte Sachen ihr in die Schuhe schieben. Gera, den 10. Februar 1971. Durch operative Maßnahmen über die Abteilung M wurde bekannt, dass ein gewisser Haris Kuya, LSSR Riga 56, Tirzas Iela 3DZ 245, eine Poesieauswahl der DDR in lettischer Sprache herausgeben will. In dieser Poesieauswahl sollen auch Gedichte des Kunze veröffentlicht werden. Wir bitten, über die Diensteinheit der Freunde zu veranlassen, dass erstens die Person Haris Kuya aufgeklärt, der Charakter der Verbindung zu Kunze und eventuelle Hintergründe ermittelt und dass das Ergebnis uns übersandt wird. Zweitens verhindert wird, dass die Gedichte des Kunze aufgrund ihres staatsverleumderischen und antisozialistischen Charakters in der UdSSR veröffentlicht werden. Diensteinheit der Freunde bedeutet Sicherheitsorgane der Sowjetunion. Operativer Maßnahmeplan, Gera, den 25. Februar 1971. Ziel der Bearbeitung, zu verhindern, dass der Einfluss des K auf Personenkreise in der DDR und der GSSR zunimmt. Dass zersetzende Maßnahmen im Wirkungskreis des K durchgeführt werden. In das Verbindungssystem des K einzudringen und dieses zu entlarven, den Vertrieb und die Verbreitung feindlicher Literatur, die Kunze schreibt, in der DDR und im Ausland zu unterbinden und zu dokumentieren. Operativ-technische Maßnahmen, Postzollfahndung, Paketkontrolle und Erweiterung der M-Kontrolle, Fahndungsmaßnahmen zur Kontrolle der Reisetätigkeit des Kunze sowie einreisender Personen aus der GSSR, Registrierung der operativ interessantesten Personen im Operativvorgang, die innerhalb der DDR zu Kunze Verbindung haben, Überprüfung und Erfassung aller Personen des kapitalistischen Auslandes, besonders Westdeutschlands und Westberlins, die zu Kunze Verbindungen unterhalten, politisch-operative Maßnahmen, Analysierung der Verbindungen Kunzes und der Ehefrau in die GSSR und Herausarbeitung der Auftraggeber Kunzes zur Übersetzung von literarischen Werken. Einleitung von Maßnahmen zur Aufklärung der Verbindungen durch die Sicherheitsorgane der GSSR. Einflussnahme durch die staatlichen bzw. Sicherheitsorgane der GSSR zum Abbruch dieser Verbindungen bzw. der Verträge. Umfassende Aufklärung der Ehefrau Elisabeth Kunze. Schaffung von IM-Möglichkeiten im Wohngebiet des K zur Beobachtung und Aufklärung der Besucher bei Kunze. Analysierung der Verbindungen zu den Verlagsangestellten in Westdeutschland und Westberlin mit dem Ziel der operativen Kontrolle, inwieweit diese beim Ministerium für Staatssicherheit bekannt bzw. ob operative Hinweise vorhanden sind. Einleitung der Reisesperre des Kunze für alle Länder, nachdem die Maßnahmen über die Sicherheitsorgane der GSSR realisiert wurden. Komplexauftrag für die Bezirksverwaltungen, in deren Verantwortungsbereich Kunze auftrat, Nachermittlungen zur Person Kunze zu führen und sein Auftreten in diesen Bezirken zu verhindern. In Koordinierung mit Jena ist zu prüfen, inwieweit durch eine offizielle Person der Universität Jena Gutachten über die Werke des Kunze angefertigt werden können. Alle Hinweise, die über das Auftreten des Kunze bekannt werden, sind zu dokumentieren, um zielgerichtete Maßnahmen der Zersetzung einzuleiten. Diese sind zur Erhöhung ihrer Wirksamkeit schwerpunktmäßig aufeinander abzustimmen. Greiz, den 2.2.1971. Rainer Kunze verwies darauf, dass es zu einem Gespräch im Februar kommen könnte, weil im Februar der von Dr. H. eingeladene Dichter Volker Braun nach Greiz kommt und im Club Alexander von Humboldt eine Lesung durchführt. Es ist zu erwarten, dass sich dort Kreise zusammenfinden werden, die die Querverbindung Kunze-Braun zu ihren Gunsten auslegen werden. Es wurde mir weiterhin gesagt, dass Volker Braun anschließend mit Rainer Kunze nach Kottenheide-Klingenthal fahren würde und Interesse hätte, sich dort auch mit mir zu unterhalten. Ich werde nicht abgeneigt sein, zu erfahren, wer in diesem internen Kreis der Literaten vertreten ist. Halle Saarlen, 3.5.1971. Evangelische Studentengemeinde am 28.04.1971. Den Lyrikabend gestaltete Herr Kunze, ein Lyriker. Anwesend waren 400 bis 500 Studenten. Der große Saal der Stadtmission reichte nicht aus. Es waren zusätzlich Stühle erforderlich. Nach der Einführung las der Dichter aus dem Zyklus 21 Variationen über das Thema Die Post. Diese Verse waren einigen Anwesenden schon von früheren Veranstaltungen her bekannt, sodass die Ankündigung mit lautem Beifall begrüßt wurde. Im folgenden Teil las der Autor unveröffentlichte Werke. Abschließend wurde der Dichter gebeten, einige Gedichte zu wiederholen, was er tat. Im Puschkinhaus war die Meinung der Studenten, viel zu wenig haben das gehört. Bemerkungen zu dem Gedichtband Sensible Wege von Rainer Kunze. Schon der Klappentext offenbart, dass es sich um Gedichte handelt, die in der BRD in bestimmten Kreisen auf ein großes Interesse stoßen, weil sie aus der sozialistischen Literatur der DDR herausfallen und nach neuen Außenwelterfahrungen suchen. Rainer Kunze verzichtet in vielen seiner Gedichte auf einen historisch konkreten Bezug, sodass sich der Leser aussuchen kann, was gemeint ist. In dem Gedicht Kurzer Lehrgang ist unter dem Zwischentitel Ethik das persönliche Dilemma des Autors ausgesprochen. Der Mensch stehe zwar im Mittelpunkt, aber nicht der Einzelne, welch ein Unsinn. Das Negativ in uns sei nicht retuschierbar, meint RK und will damit sagen, dass viele DDR-Bürger im Innern ihres Herzens, ihrer Gefühle und Gedanken Vorbehalte, Zweifel und Antipathie gegen die sozialistische Entwicklung der DDR hegen. Untermauert wird diese meine Interpretation durch das Gedicht Die Antenne, wo beschrieben wird, wie die Westantenne in den Kopf flüchtet, weil sie dort vorerst in Sicherheit ist. In den Gedichten zeigt sich insgesamt eine Lebensfremdheit, das Nichtbegreifen oder Nichtbegreifenwollen unserer gesellschaftlichen Entwicklung, die Vereinzelung und das Abgeschiedensein des Autors von der Arbeit und dem Kampf um Frieden und Glück. Jener den 25.05.1971, Unterschrift. Handschriftlich für die Anfertigung eines Gutachtens über den Gedichtband Sensible Wege, Operativvorgang Lyrik, Registrierungsnummer 10-514-68, wurden 50 Mark verausgabt. Quittung MDN 50. Greiz, den 11.10.1971. Rainer Kunze befindet sich nach wie vor wenig zu Hause und ist meist in Kottenheide im Landsitz von Stadtmanns, um dort zu schreiben. Kunze fühlt sich diesen Kräften wie der Frau Stadtmann und Schattwill, Kirchenmusikdirektor in Greiz, gegenüber dankbar, weil sie ihn 1968 moralisch sehr unterstützt haben. Gera, den 21.10.1971 an die Kreisverwaltung für Staatssicherheit Karl-Marx-Stadt. Wir bitten um Unterstützung bei der Aufklärung nachstehender Fragen. Erstens, wo befindet sich das Wochenendhaus des Greizer Arztes Stadtmann in Kottenheide, örtliche Lage, Bewohner, Nachbarn und anderes? Zweitens, was ist über den Schriftsteller Rainer Kunze in Kottenheide bekannt? Drittens, Überprüfung und Einsatz von IM zur Beobachtung und Aufklärung des Aufenthaltes von Kunze in Kottenheide. Dabei interessieren besonders Ort und Zeit des Aufenthaltes bzw. der Zusammenkünfte des K. Welcher Personenkreis trifft sich mit K in Kottenheide? PKW-Kennzeichen, Personenbeschreibung und anderes. Gera, 17.04.1972. Im Westberliner Tagesspiegel wird ein Interview des stellvertretenden DDR-Kulturministers Bruno Heid ausgenutzt, um am Beispiel des Erkunze zu beweisen, dass die Kulturpolitik der SED gegenwärtig schwankend ist. Genannte Beispiele zeigen die Komplikation in der operativen Bearbeitung des K. Handschriftlich, Gera, den 2.6.72. Bei einem Anleitungsgespräch wurde mit dem Referat Universität Folgendes festgelegt. Erstens, alle der evangelischen Studentengemeinde Sektion Theologie angehörenden IM werden beauftragt, festzustellen, wie und auf welchem Wege Kunze zum Jenaer Frühling eingeladen wurde. Zweitens, einen IM aus genanntem Kreis zur weiteren Bearbeitung des Kunze einzuführen. Ermittlungsergebnis, Kreis, den 10.12.1972. Zur Person H wäre zu sagen, dass man ihn zu einer operativen Aufgabe in Leiningen verwenden könnte. Ich habe diesen schon öfters als Quelle benutzt. H kann das Grundstück des K voll und ganz übersehen, weil es von seinem Grundstück ca. 80 Meter entfernt ist. H könnte auch seine Ehefrau verwenden, wenn er zur Arbeit ist. Die Quelle teilte mir noch mit, dass die elektrische Anlage in dem Grundstück des Kunze ein gewisser M mitgemacht hätte. Der M ist bei einem privaten Elektrikermeister in Greiz tätig. Diesen könnte man über dritte Person auch ausnutzen, wenn man wissen will, was in diesem Haus alles drin ist. Die Schwester des M ist mit dem Genossen von der Wache der Diensteinheit Greiz verheiratet. Zur Kontrolle des Kunze im Wohngebiet könnte man noch ausnutzen, Genossen R wohnt einen Hauseingang vor Kunze und kann beim Öffnen des Fensters den Hauseingang Nummer 10 genau übersehen. Genossen H, 68 Jahre alt, Rentner, wohnt schräg gegenüber und hat in meinem Beisein den Kunze verurteilt. H ist viel zu Hause und abends immer und kann den Hauseingang von Kunze zu jeder Zeit beobachten. Genossen und Genossin F, ca. 65 bis 70 Jahre alt, genau gegenüber. Bei der Ehefrau handelt es sich um die Schwester von HF, der beim Ministerium für Staatssicherheit in Gera eine Diensteinheit leitet. Karl-Marx-Stadt, 7.2.1973. Inoffiziell wurde bekannt, dass der Fuchs, Jürgen, weiterhin Gedichte des Rainer Kunze verbreitet. Karl-Marx-Stadt, 7.2.1973. Inoffiziell wurde bekannt, dass die Studentin Rita P., TH Karl-Marx-Stadt, im Besitz von Gedichten des Schriftstellers Rainer Kunze ist und diese an Interessenten weitergibt. 21.02.1973. Uwe K. kam im Laufe des Lesebühnenabends mit der Mitteilung, dass Kunze laut Deutschlandfunk demnächst bei Reklam in der DDR erscheinen wird. Er sagte, dass es keinen Zweck mehr habe, vorzubestellen. Die Leute würden alle Kunze vorbestellen. Gera, den 18. April 1973. Im Zusammenhang mit dem Lyrikband Brief mit blauem Siegel und seiner Herausgabe durch Reklam konnte ermittelt werden, dass die Veröffentlichung doch noch auf Messerspitze stand und dass dies mit dem Stellungswechsel in der Führung zusammenhängt. Abschließend kann eingeschätzt werden, dass keine Wandlung des Kunze zu erkennen ist. Stellungswechsel in der Führung bedeutet Wechsel Ulbricht Honecker. Protokoll Gera, den 23.04.73, über den Leiter des Reklamverlages Leipzig M. wird der Informationsbedarf unserer Diensteinheit hinsichtlich des Engagements Kunzes mit dem Reklamverlag gedeckt. Greiz, den 23.04.73, Kunze war vom 27.02. bis 9.03.73 allein im Wochenendhaus und hat dort scheinbar gearbeitet. An den Abenden soll er sich in dem Zimmer im ersten Stock aufgehalten haben, denn bis gegen 22 Uhr, an einigen Tagen auch bis gegen 22.30 Uhr, brannte dort Licht. Kollege H. hat bei Abwesenheit Kunzes das am Haus befindliche Kabel untersucht und dabei festgestellt, dass es sich um ein 8 cm starkes Gummikabel handelt. Information 563-73. Während einer Lyrikertagung in der Volksrepublik Ungarn im April 1973 unterhielt Kunze folgende Kontakte: Frischmut Barbara, Artmann Hans, Jandl Ernst. Erfurt am 24. Juli 1973. Inoffiziell wurde bekannt, dass der Schriftsteller R. Kunze Anfang Juli 1973 mit dem Bayerischen Kunst- und Staatspreis ausgezeichnet wurde. Über die Auszeichnung brachten die Schriftsteller des Bezirksverbandes Weimar-Erfurt, H., M., B. und B., ihre Empörung zum Ausdruck. H.T. äußerte sich dahingehend, dass K. aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen werden sollte. Gera, den 30.10.1973. Während der Wahlberichtsversammlung des Bezirksverbandes Erfurt-Gera des Deutschen Schriftstellerverbandes mieden nahezu alle Schriftsteller das Gespräch mit Kunze. Greiz, den 30.10.1973. Allgemein ist zu sagen, dass der Lyrikband Brief mit blauem Siegel fast mit dem Tag des Erscheinens vergriffen gewesen ist. Gera, 16.02.1974. Durch inoffizielle Quellen konnte erarbeitet werden, dass Rainer Kunze die Verhaftung und Ausweisung Solzhenizyns sehr beunruhigt. Operativplan Gera, den 19.02.1974. Aufklärung der Verbindungen des Kunze zu den Personen Jürgen P. Wallmann, Journalist BRD, Andreas Mütze, Redakteur BRD, Karl Corino, Redakteur BRD, mit dem Ziel des Nachweises einer strafrechtlich relevanten Tätigkeit. Karl-Marx-Stadt, 10.07.1974. Inoffiziell wurde bekannt, dass die B. Sabine, folgen Geburtsdatum, Anschriftnummer des Personalausweises, Bibliothekarin, zwei Bücher von Kunze besitzt, davon eines mit persönlicher Widmung, siehe Anlage. Sie ist mit Kunze in der Berliner evangelischen Studentengemeinde zusammengetroffen und besitzt davon ein Foto. Gera, den 12. August 1974, in Zusammenarbeit mit der Abteilung 26 ist zu prüfen, inwieweit die Maßnahme B unter Einhaltung der strengsten Konspiration eingeleitet werden kann. Maßnahme B bedeutet Einbau einer Abhöranlage. Gera, den 20. Februar 1975. Es wurde bekannt, dass am 19.02.1975 gegen 17 Uhr ein PKW der ständigen Vertretung der BRD in Berlin in der Nähe des Wohnhauses des Rainer Kunze parkte. Protokoll. Gera, den 24. Februar 1975. Es gibt keinen Grund, dem K. die Einbeziehung in die Öffentlichkeit der DDR zu erleichtern. Es wird keine dritte Auflage des K-Lyrikbandes geben, keine öffentlichen Lesungen im Kulturbund, in Bibliotheken und so weiter. Wenn er selbst von sich aus kommt, dann mit Vorlage des Programms, kleiner Kreis, 30 Personen und Auseinandersetzung mit ihm. Leipzig, den 10.06.1975. Bei meinem Besuch in Greiz teilte mir Rainer Kunze Folgendes mit. Nachdem ihm von der Bayerischen Akademie der Schönen Künste die ordentliche Mitgliedschaft angetragen worden war, habe man ihn nach Berlin ins Kulturministerium gebeten. Dort sei es darum gegangen, dass er auf die Mitgliedschaft bei der Akademie verzichte. In dem Gespräch habe man zuerst große Achtung vor seinen bisherigen Leistungen bekundet und dann habe man versucht, mit ihm zu verhandeln. Er meinte, dass ihm Versprechungen und Angebote gemacht worden seien. Auf materiellem Gebiet habe man ihm unter anderem eine Komfortwohnung in Berlin, ein Wochenendgrundstück in der Nähe von Berlin und einen PKW westlicher Fabrikation angeboten. Man habe ihm gesagt, es sei alles einzurichten. Kunze meinte mir gegenüber nur gut, dass er in solchen Situationen ruhig bleibe. Als er abgelehnt und auf eine Annahme der Mitgliedschaft bei der Akademie beharrt habe, hätte man ihm für seinen Besuch gedankt und sinngemäß gesagt, dann können wir auch für eine unfallfreie Rückfahrt nach Greiz nicht garantieren, was er als Morddrohung verstanden hat. Ich hatte den Eindruck, dass sich Kunze infolge dieses Erlebnisses nicht nur in seiner künstlerischen Arbeit bedroht fühlt, sondern auch in seiner physischen Existenz. Gera, den 1.3.1976. Inoffiziell wurde bekannt, dass im Zusammenhang mit der diesjährigen Frühjahrsmesse ein Treffen zwischen Rainer Kunze und dem Redakteur des Süddeutschen Rundfunks Dr. Eckhard Rudolf geplant ist. Dieses Treffen soll am 15.3. in Leipzig stattfinden. Protokoll, Gera, 4.3.1976. Alle Aktivitäten des K. sind zu dokumentieren und strafrechtlich einzuschätzen, mit dem Ziel, Beweise zu schaffen für den Fall einer sich verändernden politischen Lage. Kunze wird von der Partei so behandelt wie Biermann, er wird nicht wahrgenommen. Gera, 4.3.1976. Zur geplanten Übergabe des schwedischen Literaturpreises an Kunze in der schwedischen Botschaft am 4.5.1976 um 11 Uhr wird die Hauptabteilung 20 inoffiziell verankert sein. Gera, 5.3.1976. Durch die Hauptabteilung 20 wurde mitgeteilt, dass sich der Leiter der ständigen Vertretung der BRD in der DDR, Gauss, für den Besuch des Hallenhandballspiels DDR-BRD nach Karl-Marx-Stadt abgemeldet hat. Auf dem Weg beabsichtigt er, einen guten Bekannten in Greiz zu besuchen. Durch die Abteilung 26 wurde am gleichen Tag bekannt, dass mit der Ankunft von Gauss bei Kunze gegen 18 Uhr zu rechnen ist und dass er ca. 2 bis 3 Stunden bleiben wird. Plan, Gera, 9. März 1976. Aufklärung des Wochenendgrundstückes der Vorgangsperson in Leiningen und Prüfung eines Einsatzes der Abteilung 26. Einschätzungen / Gutachten über die literarischen Arbeiten des Kunze aus ideologischer, strafrechtlicher, psychologischer und fachlicher Sicht durch Experten IM. Aufklärung / Herausarbeitung und Analyse der Motive des K. Welche Verbindungen gibt es zwischen K., Havemann und Biermann und anderen? Welche Hintermänner und konspirativen Verbindungen werden in diesem Zusammenhang sichtbar? Die Kreisdienststelle sollte prüfen, ob man einen IM an die Frau des K. ansetzen kann. Handschriftlich, Gera, 24.03.76, Absprache mit Abteilung 26. Erstens, weitere Aufklärung der interessierenden Nachbarn des K., A. und S. Vordergründig der linke Nachbar, wenn nicht möglich, dann über Kunze. Schnelle Klärung, wer geeignet ist. Zweitens, Zeitpunkt für Einsatz 26-B, ca. 12. bis 15.04.76. Drittens, zum unmittelbaren Termin darf keiner in der Wohnung des Kunze sein. Gera, 30.03.1976. Die Analyse der Postverbindungen des K bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt ergab, Gesamt 377, davon BRD 194, West-Berlin 22, übriges nicht-sozialistisches Ausland 67, sozialistisches Ausland 94, vorwiegend Polen, GSSR, Ungarn und Rumänien. DDR-Verbindungen wurden nicht analysiert, da eine exakte Analyse nicht möglich ist. Greiz, den 2.4.1976. Anschließend warf der erste Kreissekretär der SED die Forderung auf, dass die Sicherheitsorgane besser Bescheid wissen müssten. Durch den Wirtschaftssekretär habe er erfahren, in Klammer Nachbarschaft, dass vor Kunzes Haus schon wieder ein West-Pkw stände. Unterzeichneter schaltete sich hier erstmals ein und sagte, es sei eine Schande für die Sicherheitsorgane und andere bewusste Bürger in Greiz, wenn ein CD-Fahrzeug sich mehrere Stunden in Greiz aufhält und keiner stellt das fest. Protokoll Gera, den 12.04.1976. Genosse B. informierte, dass die geplanten Reisen des Kunze genehmigt sind. Genehmigung erfolgt unter anderem deshalb, um in Vorbereitung und Durchführung des 9. Parteitages der SED keine Angriffsflächen für negative und gegnerische Aktivitäten zu bieten. Ziel besteht darin, Personen wie Kunze in dieser Zeit bei Ruhe zu halten. Gera, 19. April 1976. Operativ bedeutsame Erkenntnisse. Die Briefe bzw. Karten vom 21.03., 22.03. und 30.03.1976 an Wallmann von Kunze wurden nicht im Bereich des Bezirkes Gera zum Versand gebracht. Demzufolge ist uns der Inhalt nicht bekannt. Kunze stabilisiert seine Gesundheit, um sich auf eine uns noch unbekannte Auseinandersetzung vorzubereiten. Gera, den 20.04.1976. Am 15.04.1976 wurde mit dem Einsatz eines im Kreiskrankenhaus Schleiz beschäftigten IM folgendes Überprüfungsergebnis erzielt. Der IM stellte fest, dass K in der Zeit vom 5.12. bis 20.12.1973 in Behandlung des Kreiskrankenhauses Schleiz war. Der IM stellte bei der konspirativen Kontrolle der Krankenunterlagen zu K fest, erstens Kurzdiagnose, Erschöpfungszustand verbunden mit Angina pectoris, als Folge wohl bewältigter, aber ihm aufgezwungene Konflikte. Zweitens ein verschlossener Briefumschlag mit unbekanntem Inhalt, Briefaufschrift nur zu öffnen von Dr. Eckstein, seinem genannten Vertreter, oder in Notsituation. Die Rückseite des Briefumschlages war durch sechsmaliges Stempeln und zusätzlicher sechsmaliger Unterschrift auf die Klebestreifen gesichert. Mögliche Maßnahmen: Erarbeitung und Realisierung einer Kombination zum Zwecke des zeitweiligen Beschaffens und konspirativen Ansicht des gesicherten Briefes bei Dr. Eckstein. Der von Genossen Oberstleutnant M. gesteuerte IM ist dazu einsatzbereit. Der Einsatz kann jedoch nur bei Nachtdienst dieses IM und strengster Wahrung der Konspiration erfolgen. Schleiz, den 17.05.1976. Der Brief über den Patienten Kunze, welcher von Dr. Eckstein gefertigt wurde, wird im Archiv des Kreiskrankenhauses aufbewahrt. Zu diesem Archiv haben alle Ärzte sowie die Oberschwester und die leitenden Stationsschwestern Zugang. Der IM hat jederzeit die Möglichkeit, diesen Brief kurze Zeit zu entnehmen. Laut Mitteilung des IM ist unter kurzzeitiger Entnahme ein Zeitraum von ca. 8 bis 10 Stunden zu verstehen. Am günstigsten eignen sich die Nachtstunden im Zeitraum 21. bis 30.05. Der IM hat zu dieser Zeit ärztlichen Bereitschaftsdienst, wird die Entnahme des Briefes erfolgen. Da ca. 30 Personen Zugang zum Archiv und den dortigen Dokumenten besitzen, fällt kein Verdacht auf den IM. Falls bei der vorgesehenen Maßnahme der Brief derart beschädigt wird, dass ein Zurücklegen nicht möglich ist. Zu beachten ist dabei, dass der IM so instruiert wird, bei der Handlung keine Spuren zu hinterlassen. Im Interesse der Sicherheit des IM und des optimalen Ausschließens von Gefahrenmomenten, einschließlich des Verschwindens des Briefes, wird in einer Zeitspanne von ca. 2 bis maximal 3 Stunden gehandelt. Schleiz, den 26.05.1976. Entsprechend den getroffenen Absprachen und Vorbereitungen wurde die operative Maßnahme am 25.05.1976 realisiert. Der IM rief vereinbarungsgemäß gegen 15.45 Uhr an, um die Bestätigung zu erhalten, dass die Übergabe an diesem Tage erfolgt. Kurz zuvor hatte der IM den Hefter mit dem betreffenden Kuvert aus dem Archiv entnommen. Während des Telefongesprächs wurde vereinbart, dass die Übergabe vom IM an Unterzeichneten 16.15 Uhr im Stadtwald Oberböhmsdorf, Oberoschitz aus dem fahrenden PKW des IM heraus erfolgt. Die Übergabe nahm nur ca. 5 Sekunden Zeit in Anspruch. Das Gelände wurde vor der Übergabe auf Anwesenheit von Personen und Kfz kontrolliert. Solche wurden am Übergabeort nicht festgestellt. Gegen 19.40 Uhr wurde das gesamte Material in der Kreisdienststelle Schleiz der Mitarbeiterin der Abteilung M, Genossin M, und dem Vorgangsbearbeiter der Abteilung 20 im Beisein des Genossen Oberstleutnant M übergeben. Genossin M und Vorgangsbearbeiter fuhren zur Bezirksverwaltung, wo das Material kopiert wurde. Gegen 21.30 Uhr wurde das Material an Unterzeichneten zurückgegeben. Gegen 21.40 Uhr erfolgte durch Unterzeichneten die Rückgabe des Materials an den IM im Raum Schleiz-Uschitz, Verbindungsstraße Heinrichsruh, unter Ausnutzung der Dunkelheit und Kenntnis, dass zu dieser Zeit dort kaum Personen- und Kfz-Verkehr ist, sowie in Kenntnis der genauen Übergabestelle bezüglich Selbstkontrolle und Einsichtmöglichkeit. Am 26.05.76 wurde telefonisch beim IM Rücksprache gehalten. Er hat den Hefter am 26.05.76 zu Dienstbeginn ins Archiv zurückgelegt. Vorkommnisse, dass der Dr. E. bzw. andere Angestellte des Kreiskrankenhauses den Hefter benötigten oder das kurzfristige Nichtvorhandensein aufgefallen sei, traten nicht auf. Es gab auch keine Wahrnehmungen durch andere Personen, dass der IM den Hefter dem Archiv entnommen hatte. Gera 8.6.1976, Bezirksverwaltung für Staatssicherheit, Abteilung Medizinischer Dienst, Vorgang Kunze, Rainer. Bezug vorgelegte Behandlungsunterlagen des Kreiskrankenhauses Schleiz vom Dezember 1973, Anlage 36, Fotokopien. Gera, 4.5.1976, Familie K. besitzt keinen Fernsehapparat, es ist kein gemeinsames Schlafzimmer vorhanden. Die Zimmer der Ehepartner sind jeweils als Wohn-, Arbeits- und Schlafzimmer ausgestaltet. Im Zimmer des RK befindet sich das Telefon. Zum Tagesablauf der Frau K. wurde bekannt, dass sie gegen 6.45 Uhr das Haus verlässt und in den Nachmittagsstunden wieder zu Hause ist. 12.05.76, K. unterschätzt die Qualität der Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Handschriftlich Sicherung Aktion Meilenstein 76. Erstens Einsatz des IMB zur Feststellung, wo sich die Vorgangsperson aufhält. Zweitens GMSK informiert, wann die Vorgangsperson sich in der Wohnung aufhält. Drittens die Quelle in Leiningen informiert, wann sich die Vorgangsperson nach Leiningen begibt. GMS heißt Gesellschaftlicher Mitarbeiter Sicherheit. Gera 17.05.76, Aktion Meilenstein 76, telefonische Absprache mit Bezirksverwaltung Leipzig. Für den 29.05.76 plant ein privater Zirkel in Leipzig eine Schriftstellerlesung. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass man beabsichtigt, Rainer Kunze zu gewinnen. Greiz, den 19.05.1976. Der Sommersitz des K. besitzt keine eigene Trinkwasseranlage, sodass das Trinkwasser im Nachbargehöft bei Frau Dübler mit Eimern geholt werden muss. Protokoll Gera 20.05.1976, Beginn einer allseitigen Aufklärung des Grundstückes der Vorgangsperson in Leiningen, Weiterführung der Aufklärung des Handwerksmeisters HNG unter Herausarbeitung der Möglichkeit einer operativen Nutzung. Kontaktierung eines GMS für den Einsatz der Maßnahme 26-B in der Wohnung der Vorgangsperson. Suche von Möglichkeiten-Varianten für einen Einsatz der Maßnahme 26-B im Wochenendgrundstück der Vorgangsperson in Leiningen. Gera, 31. August 1976, Datierung ungenau. Durch IM wurde bekannt, dass der Deutschlandfunk am 1.9.1976 gegen 19.30 Uhr eine Sendung über Rainer Kunze ausstrahlte, die Folgendes beinhaltete. Jetzt erscheint im S. Fischer Verlag eine neue Textsammlung von Rainer Kunze, Die wunderbaren Jahre. Über dieses Buch sprach Gottfried Hoster mit der Leiterin des S. Fischer Verlages, Monika Schöller. Nach der Veröffentlichung dieser stark politischen und systemkritischen Texte sowie eventuellen persönlichen Konsequenzen des Autors befragt, äußerte die SCH, das ist möglich, doch Rainer Kunze ist zu sehr realistisch, um das nicht zu sehen. Er hat mir, als ich das Manuskript bekam, einen Brief geschrieben, in dem steht, ich zitiere das jetzt, nach Erscheinen dieses Buches rechnen wir, meine Frau und ich, mit jeder möglichen Maßnahme, die eine Regierung gegen einen Schriftsteller treffen kann. Wir hoffen, dass uns das Schlimmste erspart bleibt, aber auch darauf bin ich vorbereitet. Seien Sie jedenfalls versichert, dass ich meinen Teil gründlich bedacht habe. Auf die Frage, Heinrich Böll hat dieses Manuskript bereits gelesen und sich dazu geäußert, antwortete die SCH. Er schrieb nach dem Lesen ganz spontan, ich habe das Manuskript von Rainer Kunze sofort in einem Zug gelesen und finde, dass es von einigen Äußerungen und Publikationen aus der GSSR und der UdSSR abgesehen einen einmaligen, schrecklichen Einblick in die inneren Verhältnisse in der DDR vermittelt. Vielleicht können doch eben nur Poeten wie Rainer Kunze oder Biermann diese innere Wirklichkeit der DDR ausdrücken. Gera, den 16.09. und 17.09.76. Am 15.09.76 gegen 15.30 Uhr reiste ein PKW-Typ Mercedes in Wickersdorf bei Rainer Kunze an. Die Aufenthaltszeit betrug 3 Stunden. Während dieser Zeit konnte festgestellt werden, dass Kunze vor dem Haus gefilmt wurde und dass mit Kunze bei kleineren Spaziergängen Gespräche, vermutlich Interview, geführt wurden. Die Abreise erfolgte in Richtung Warta. An der Bezirksgrenze, am Kilometer 181, wurde die Beobachtung laut Auftrag abgebrochen. Anlagen, ein Film, Fotos. Undatiert. Nach Ansicht von Harry Türk hat die Politik der Partei gegenüber Kunze nicht das gewünschte Ergebnis gezeigt. Aus diesem Grunde verstärkt sich unter einer Vielzahl ernstzunehmender Mitglieder des Bezirksverbandes Erfurt-Gera die Meinung, dass wenn Kunze nicht aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen wird, sie aus diesem Verband austreten. Undatiert. An der Hochschule kam es am 17.09.1976 zu folgendem Zwischenfall. Als Probleme der Kulturpolitik der Partei behandelt wurden, wurden folgende Zwischenrufe getan. Wie lange lässt sich die DDR Angriffe von Biermann, Kunze und anderen gefallen? Wo bleibt da die Diktatur des Proletariats? Protokoll Gera, den 24.09.1976. Zur Verunsicherung des K. und seiner Ehefrau sind die geeigneten öffentlichen Stellen stärker zu nutzen. Gleichzeitig ist die berufliche und gesellschaftliche Umgebung Kunze aufzuklären und es in Zweifel gegen sie zu streuen. Prüfung, welche Patienten etwas der Frau Dr. Kunze sagen könnten. Gera, den 30.09.76, streng vertraulich. Unterzeichneter wurde unterrichtet, dass am 29.09.76 im Zentralkomitee der SED eine vertrauliche Beratung stattfand, auf der der Ausschluss des Schriftstellers Rainer Kunze Greiz aus dem Schriftstellerverband der DDR festgelegt wurde. Der Vorschlag an die Mitgliederversammlung wird durch Harry Türk eingebracht. Als Erster in der Diskussion wird MV sprechen. Weitere Diskussionsredner werden sein, folgen 5 Namen. Es wird Wert darauf gelegt, dass alle Maßnahmen der Vorbereitung nicht bekannt werden, damit nicht durch den Gegner bereits vor dieser Maßnahme das Vorhaben verkündet und in der Argumentation manipuliert wird. Plan zur Verunsicherung der Vorgangsperson zum Operativvorgang Lyrik, Gera, den 1.10.1976. Ziel, im echten Zusammenwirken mit gesellschaftlichen Organisationen und Institutionen das Ansehen der Vorgangsperson in der Öffentlichkeit zu schädigen. Auftragsstruktur-Verhaltenslinie für inoffiziellen Mitarbeiter B. Der IM sagt dem K., dass er seine ideologischen Standpunkte nicht mehr teilen kann. Der IM sagt dem K., dass nicht nur er seine Handlungsweise und Einstellung zu unserem Staat nicht versteht, sondern dass ihn Personen in Greiz angesprochen haben, die ebenfalls gegen ihn stehen. Der IM teilt dem K. mit, dass er gewillt ist, trotz der unterschiedlichen ideologischen Standpunkte, seiner beruflichen Stellung und seines öffentlichen Ansehens, weiterhin die Verbindungen zu ihm fortbestehen zu lassen. Auftragsstruktur-Verhaltenslinie für inoffiziellen Mitarbeiter W.E. Die Frau Dr. Kunze wissen lassen, dass sich die Ärzte und das medizinische Personal nicht mit den Auffassungen ihres Mannes identifizieren, dass ihr Mann mit seinem offenen Auftreten gegen unseren Staat ihr keinen guten Dienst erwiesen hat und dass mögliche Folgen auch sie und ihr ärztliches Wirken treffen können, dass sie als Ärztin und Humanistin ihren Mann von solchen unüberlegten und unmöglichen Handlungen hätte abbringen müssen. Auftragserteilung-Verhaltenslinie für gesellschaftliche Mitarbeitersicherheit GMSK in Klammern Einsatz im Wohngebiet des K. In der Hausgemeinschaft und im Wohngebiet verbreiten, dass Kunze ein neues Buch in der BRD verlegt hat, dessen Inhalt sich gegen die DDR wendet. Den Bürgern sagen, dass sich K. außerhalb unserer sozialistischen Gesellschaft gestellt hat und es nicht verdiene, geschätzt und geachtet zu werden. Beim Zusammentreffen mit Herrn oder Frau Kunze im Wohnhaus sagen, dass in der Öffentlichkeit viel Negatives über sie gesprochen wird und dass die Bürger nicht die Meinung des Schriftstellers Kunze teilen, sondern sie verurteilen. Die Reinemacherfrau des Kunze ist in die Gespräche über den K. einzubeziehen, damit sie Stimmung und Meinungen der Bewohner an ihn und seine Frau heranträgt. Zusammenwirken mit staatlichen Organisationen und Einrichtungen. Ablehnung anmeldepflichtiger Veranstaltungen mit Kunze bei Verstößen gegen die Veranstaltungsordnung gegen den Veranstalter Ordnungsstrafverfahren einleiten. beantragte Reisendes Kunze ins Ausland und nach West-Berlin durch die Organe der deutschen Volkspolizei ablehnen. Gera, den 4.10.1976. Am Freitag, den 1.10.1976, wurde der Professor Dr. W. in J. aufgesucht. Der Genannte wurde gebeten, ein wissenschaftliches Gutachten zu Kunze in kürzester Frist zu fertigen. Auf die Frage, was wir ihm an Honorar schulden, antwortete er, dass er es in unserem Falle nicht mit einem Verlag, sondern mit einem Organ unserer Partei zu tun habe, sodass er die finanzielle Seite für nicht diskutabel hält. Sektion Literatur und Kunstwissenschaft, Professor Dr. W. Schon in früheren Jahren hat R.K. besonderen Wert darauf gelegt, sich als kritischer Autor darzustellen, für den es in der Kunst keine Kompromisse gibt. Von diesem kleinbürgerlichen Konzept her, das K. philosophisch mit der existenzialistischen Philosophie von Albert Camus verknüpfte, betrachtete er sich vor allem als dichterischer Anwalt des Einzelnen, der den Zwängen der Gesellschaft ausgesetzt ist, die ihn zu manipulieren und zu deformieren sucht. In dem Prosaband »Die wunderbaren Jahre« hat R.K. dieses Konzept mit einer eindeutigen ideologischen Stoßrichtung gegen den realen Sozialismus in der DDR umfassend verwirklicht. R.K.'s Buch liegt einer ausgeprägt antisozialistischen Tendenz zugrunde. Begnügte sich der Autor früher mit einer Kritik an einzelnen Erscheinungen der sozialistischen Wirklichkeit der DDR, so gilt im vorliegenden Buch seine massive Kritik dem ganzen sozialistischen System. Die Zusammenstellung der Texte suggeriert dem Leser die Unmenschlichkeit der gesellschaftlichen Ordnung in der DDR, die die jungen Menschen zur Unehrlichkeit, zur Heuchelei und zum Duckmäusertum erzieht, die keine selbstständige Meinung duldet und die jungen Menschen einem geistigen und auch institutionellen Terror aussetzt, an dem sie mitunter zerbrechen. Ein ausgeklügeltes Überwachungssystem von der Schule bis zum Privatleben des Einzelnen sorgt dafür. Resümierend kann gesagt werden, die von R.K. zusammengestellten Texte zielen in ihrer Gesamtheit darauf ab, dem gesellschaftlichen System in der DDR einen antihumanistischen Charakter zu unterstellen. Die einfache, einprägsame Sprache der Kurzprosa R.K.s lässt vermuten, dass der Autor auf eine größere Wirksamkeit des Buches speziell unter jungen Lesern rechnet. J. 11.10.1976 Unterschrift. Gera, den 12.10.1976, Quittung für die Anfertigung zweier Gutachten über die Werke des Schriftstellers Rainer Kunze, wurde dem Professor W. ein Geschenk im Werte von M140,70 in Klammern 140,70-100 überreicht, SK 6000. Protokoll Gera, den 10.11.1976, straffe Durchgliederung der Tagesanalyse nach folgenden Schwerpunkten: Kontrolle des Verhaltens und des Bewegungsablaufes der Vorgangsperson. Stimmungen und Meinungen zu K. differenziert nach Kreisen der Bevölkerung, Arbeiter, Intellektuelle, Kulturschaffende und andere. Erarbeitung einer historisch objektivierten Analyse des Machwerkes »Die wunderbaren Jahre«, um Kunze der Lüge zu überführen. Die Informationen des IME über den Nachbarn in Leiningen V. überprüfen. Ziel, die Wohnung des V. als gedeckten Posten zu benutzen. Gera, den 12.10.1976, teils offiziell, teils inoffiziell wurde bekannt, dass von evangelischen und katholischen Studentengemeinden Veranstaltungen mit Rainer Kunze durchgeführt werden sollen. Es wird gebeten, ein Auftreten des Kunze zu verhindern. Berlin, 13.10.1976, der Sekretär des Schriftstellerverbandes der DDR informiert: Es ist beabsichtigt, dass der Schriftsteller Hermann Kant einen Artikel für das Neue Deutschland schreibt, indem er sich gegen die Praktiken des BRD-Schriftstellers Heinrich Böll ausspricht. In diesem Artikel soll Hermann Kant auch die feindlichen Aktivitäten von Kunze behandeln. Am 3.11.1976 wird das Präsidium des Schriftstellerverbandes zu einer Sondersitzung zusammengerufen, um den Ausschluss Kunzes aus dem Schriftstellerverband der DDR zu bestätigen. Genosse Henniger erklärte dazu, dass er bei der Bestätigung mit keinerlei Schwierigkeiten rechnet, da Hermann Kant und auch Erwin Strittmatter der Ansicht sind, dass es Zeit wäre, Kunze aus der DDR auszuweisen. Gera, den 17.10.1976, auf die Frage, ob der GMSK bereit wäre, zur Verunsicherung des Kunze beizutragen, antwortete er, dass er dies im Rahmen seiner Funktion als Hausvertrauensmann schon längere Zeit tut. Gera, den 21.10.1976, entsprechend einer fernmündlichen Vereinbarung wurde am 20. Oktober 1976 in der Zeit von 19.05 Uhr bis 21.20 Uhr der GMSK in seiner Wohnung in Greiz durch den Unterzeichneten und den Mitarbeiter der Abteilung 26, Genosse B., aufgesucht. Ziel des Besuches war, die Bereitschaft des GMS sowie seiner Frau zu testen, bestimmte operative Maßnahmen in ihrer Wohnung zu gestatten und zu unterstützen. Die Ehefrau brachte zum Ausdruck, dass sie zu dem Schluss gekommen ist, dass Kunze ein Gegner unseres Staates ist, den man hart bestrafen sollte. Sie habe ihn bisher als vernünftigen und begabten Menschen eingeschätzt. Die Ehefrau und der GMS verurteilten die Machenschaften des Kunze. Mit dieser Einstellung war der Zeitpunkt gekommen, das Anliegen unseres Besuches taktisch vorzubringen. Genosse B., Abteilung 26, sagte, dass wir bestimmte technische Mittel zum Einsatz bringen könnten, doch dazu brauchten wir ihre Einwilligung und Mithilfe. Der GMSK sagte sinngemäß, ich mache alle handwerklichen Arbeiten in meiner Wohnung selbst, hämmere und bohre, das wissen alle im Hause, ich könnte doch ein Loch in die Wand zu Kunzes bohren, wäre das nicht möglich. Bedenken hatte der GMS lediglich, dass wir durch diese Maßnahme auch in seine Intimsphäre eindringen und mithören könnten, was in seiner Wohnung geschieht und gesprochen wird. Diese Meinung wurde durch Genossen B. zerstreut, indem er sagte, dass hier Vertrauen gegen Vertrauen steht und wir nicht die Absicht haben, seine Intimsphäre zu stören. Die Ehefrau des GMSK brachte zum Ausdruck, dass ihr das etwas peinlich sei, einen Menschen, den sie bisher hochgeschätzt habe, zu bespitzeln, dass sie ihm Kunze nicht mehr ehrlich in die Augen schauen könnte. Mit Unterstützung ihres Ehemannes wurde ihr klargemacht, dass die Maßnahmen, die wir zur Abwehr von Angriffen gegen unsere humanistische Gesellschaftsordnung treffen, doch nichts mit der im Kapitalismus praktizierten Bespitzelung fortschrittlicher Kräfte zu tun haben. K. stellte sich mit seinen antisozialistischen Machwerken gegen unsere sozialistische Gesellschaft und verdiene es nicht, von ihr geschätzt und geachtet zu werden. Ihr Mann sagte, Mutti, wir dürfen uns an dem, was Kunze tut, nicht mitschuldig machen. Er ist kein Mensch unserer Gesellschaft, bei dem dürfen wir keine Skrupel haben. Man merkte, dass die Frau des GMS innerlich mit sich rang. Beide gaben ihre Zustimmung, ihre Wohnung zur Verfügung zu stellen und die vorgesehenen Maßnahmen zu unterstützen. Sie wurden eindringlich darauf hingewiesen, über die geführten Gespräche strengstes Stillschweigen zu bewahren. Protokoll über eine Absprache bei der Hauptabteilung 20, Gera, den 29.10.1976. Festlegungen, ständige, ununterbrochene Kontrolle des Kunze mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Bedeutende Informationen sind ständig und schnell zwischen der Abteilung 20 Gera und der Hauptabteilung 20 auszutauschen. Bei ganz dringenden Informationen den Fernsprecher benutzen. Alle weiteren Maßnahmen zur Verunsicherung der Vorgangsperson sind vorzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass sich die Vorgangsperson durch progressive Kräfte nicht beeinflussen lässt. Er ist ein Feind des Sozialismus, von dieser Erkenntnis muss stets ausgegangen werden. Weiter ist zu beachten, dass der Vorgangsperson nichts über die Maßnahmen des Ministeriums für Staatssicherheit bekannt wird, da die Gefahr besteht, dass er darüber in seinen Machwerken, Interviews usw. berichtet. Protokoll Gera, den 29.10.1976, Genosse W. überprüft, ob ein geeigneter IM zur Bearbeitung der Tochter Marcella Kunze in Jena vorhanden ist bzw. geschaffen werden kann. Das Machwerk »Die wunderbaren Jahre« ist einem zuverlässigen Juristen zu übergeben, damit dieser es vom strafrechtlichen Standpunkt her begutachtet. Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium für Staatssicherheit, Geheimbeobachtungsbericht, 26. Oktober 1976. 7 Uhr wurde die Beobachtung von Lyriker in Greiz, Franz-Feustel-Straße 10, begonnen. Da bis 14 Uhr Lyriker nicht gesehen werden konnte, wurde die Beobachtung für diesen Tag unterbrochen. Gera, den 3.11.1976, Information zu Kunze Ausschluss aus Verband. In der Diskussion verlas Wolfgang Held die Stellungnahme von Rainer Kunze, in der eine eindeutig antisozialistische DDR-feindliche Position deutlich wird. Kunze stellt sich dort voll inhaltlich hinter seine Aussagen im Buch »Die wunderbaren Jahre« und behauptet, dass alles von ihm erlebte und zur Kenntnis genommene Tatsachen aus der DDR-Wirklichkeit seien, er allerdings mit diesem Buch nur die Spitze des Eisberges sichtbar gemacht habe. Kunze unterstrich, dass sich nach seiner Auffassung im Vereisungsprozess der DDR faschistoide Machtstrukturen dergestalt ausgeprägt hätten, dass der Sicherheitsdienst alle Vorgänge im Leben beherrscht und die meisten Bürger über diesen Vereisungsprozess gar nicht mehr nachdenken. Dieses Nachdenken wolle er mit seinem Buch anregen. Gera, den 5.11.1976. Sicherungsplan zur Durchführung der operativen Maßnahmen der Abteilung 26 in Greiz, Franz-Feustel-Straße 10. Um eine hohe Sicherheit und Konspiration zu gewährleisten, werden folgende Aufgaben festgelegt. Erstens Absicherung der Vorgangsperson und seiner Familienangehörigen während der Durchführung der Maßnahmen. Erstens 1. Vorgangsperson Lyrik. Am Vortag ab 6 Uhr ist die Vorgangsperson unter ständiger Kontrolle zu halten. Steht fest, dass sich die Vorgangsperson am Tage der Durchführung der Maßnahmen 26b in Leiningen befindet, so ist zu verhindern, dass sie mit dem eigenen PKW nach Greiz gelangen kann. Um die Vorgangsperson nach Leiningen zu bekommen bzw. sie dort zu binden, ist durch das Volkspolizeikreisamt Greiz, Abteilung Feuerwehr, eine vorbeugende Brandschutzkontrolle durchzuführen. Hierzu sind alle Bürger zu verständigen, dass jemand anwesend sein soll. Für die Kontrolle sind möglichst 2 aufeinanderfolgende Tage auszuwählen, und zwar an einem Tage der Ortsteil Leiningen und am anderen Tage Gablau. Damit ist die Möglichkeit gegeben, auszuweichen. Erstens 2, Ehefrau der Vorgangsperson. Frau Dr. K. verlässt von Montag bis Freitag zwischen 6.15 Uhr und 6.30 Uhr ihre Wohnung. Die Wohnung, in der die Maßnahme durchgeführt werden soll, wird erst betreten, wenn mit Sicherheit festgestellt wurde, dass sich keine Personen mehr in der Wohnung der Vorgangsperson aufhalten. Um zu verhindern, dass die Ehefrau der Vorgangsperson zwischenzeitlich ihre Wohnung betritt, ist sie in der Jugendzahnklinik unter Kontrolle zu nehmen. Über die Abteilung Gesundheitswesen beim Rat des Kreises Greiz, möglichst den Kreisarzt, ist an diesem Tage die Frau Dr. K. sofort bei Dienstbeginn aufzufordern, sich für eine Aussprache bereitzuhalten. Erstens 3, Tochter der Vorgangsperson. Die Tochter ist bei der Deutschen Post in Jena beschäftigt. Über Schlüsselpositionen ist zu gewährleisten, dass die Marcella K. für den Dienst eingeteilt ist und diesen aufnimmt. Erstens 4, Reinemacherfrau. Um ein zufälliges Erscheinen zu verhindern, ist Frau H. zur Klärung einiger Angaben in ihren Rentenunterlagen zur Sozialversicherung in Greiz zu bestellen. Zweitens, Absicherung der übrigen Hausbewohner. Alle übrigen Hausbewohner wurden überprüft und es ist keiner negativ erfasst. Mit Ausnahme von Frau M. sind alle berufstätig und arbeiten in normaler Tagesschicht. Der GMSK ist in der Wohnung anwesend. Drittens, Absicherung für besondere Vorkommnisse. Für den Fall, dass sich ein Betreten der Wohnung der Vorgangsperson notwendig macht, ist ein Mitarbeiter der Abteilung 8 in der Nähe zu postieren, damit er jederzeit eingesetzt werden kann. Gera, den 9.11.1976, Telegramm Dringlichkeit. Inoffiziell wurde bekannt, dass der Schriftsteller Jurek Becker und andere keine klare Position zum Ausschluss Kunzes beziehen. Ein Austritt dieser Schriftsteller aus dem Verband ist daher nicht ausgeschlossen. Als Reaktion von außerhalb der DDR wurde bekannt, dass eine Anzahl Mitglieder des Schweizerischen Schriftstellerverbandes, die auch in der DDR publiziert werden, dem K. ihre Solidarität versichern. Die Mitglieder der Abteilung Literatur der Akademie der Künste Berlin-West übermittelten per Fernschreiben ihre Solidarität mit Kunze, indem es wörtlich heißt: Wir, Mitglieder der Abteilung Literatur der Akademie der Künste, sind mit Ihnen solidarisch. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Beschlüsse von Helsinki ernst genommen und verwirklicht werden. Unterschriften: Jean Améry, Günther Anders, Hans Bender, Pierre Berthoud, Günther Grass, Lars Gustafsson, Michael Hamburger, Rudolf Hartung, Helmut Heißenbüttel, Zbigniew Herbert, Walter Höllerer, Ernst Jandl, Hans Mayer, Friederike Mayröcker, Luise Rinser, Hans Scholz, Franz Tumler. In der Haltung Kunzes kommt zum Ausdruck, dass er einen verhärteten feindlichen Standpunkt einnimmt und auf Anfragen antwortet: Dieses Buch würde ich immer wieder schreiben. In Greizer Schulen, Einrichtungen und Betrieben werden zustimmende Reaktionen zum Ausschluss aus dem Schriftstellerverband bekannt und es werden teilweise weitere Schritte gegen Kunze erwartet. Telegramm Dringlichkeit. Der Schauspieler Werner B. von den Bühnen der Stadt Gera äußerte sich negativ zum Ausschluss des Kunze und steht auf dem Standpunkt: Einen Schriftsteller, der bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse kritisiert, dürfe man nicht bestrafen, sondern man müsste ihm noch dankbar sein, dass er den Mut zur Kritik aufbringt. B. wurde in der Vergangenheit bereits operativ bearbeitet. Gera, den 18.11.1976, Telegramm Dringlichkeit. Inoffiziell über die Abteilung 26 wurde bekannt, dass Kunze mit seiner Tochter sprach. Die Angelegenheit Biermann ist für Kunze furchtbar. Gera, 18. November 1976. Aus den Personenkreisen der evangelischen und katholischen Studentengemeinden und einigen reaktionären klerikalen Kreisen ist spürbar, dass diese bemüht sind, Kunze zu Lesungen, Vorträgen und Gesprächen einzuladen. Fast täglich könnte Kunze bei Wahrnehmung aller Anforderungen auftreten. Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass Kunze mit Vertretern der ständigen Vertretung der BRD in der Hauptstadt der DDR zusammentrifft. Greiz, den 27.11.76, zu einem Besuch des neu berufenen Pfarrers B. beim Kreissekretär des Kulturbundes Greiz. Pfarrer B. wünschte einen Brief von Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen des Lebens, die sich gegen Repressalien gegen Rainer Kunze und Wolf Biermann aussprechen sollten. Gera, den 29.11.1976, Superintendent S., wurde unmissverständlich darauf aufmerksam gemacht, dass wir auch von der Kirche nicht die Macht in unserem Staat antasten lassen, dass ihm eine Ordnungsstrafe ausgesprochen wird und dass bei weiteren Verstößen und Versuchen, sich mit Leuten wie Kunze zu liieren, die einschlägigen Gesetze unserer Republik gegenüber ihm und anderen zur Anwendung gebracht werden. Dresden, den 30.11.1976. Folgende PKW standen bei der kirchlichen Veranstaltung mit Kunze am 30.11.1976 gegen 19.30 Uhr bis 22.15 Uhr in unmittelbarer Umgebung der Dreikönigskirche abgeparkt. Folgen 40 Kfz-Kennzeichennummer mit Angabe der Fahrzeugart und Fahrzeugfarbe. Zwickau, den 1.12.76, gegen 19 Uhr begaben wir uns zu dritt zu Fuß zu der Kirche, in der Kunze seine Lesung hielt. Der Pfarrer wollte mich erst nicht reinlassen. Erst als der Fahrt, den ich dort wieder traf, erklärte, dass ich zu ihm gehöre, erhielt ich Einlass. Wie mir der Fahrts Arnold erzählte, muss jeder, der einen Freund mitbringt, für diesen bürgen. Es müsse absoluter Verlass darauf sein. Gera, den 17.12.1976, im Zusammenwirken mit der Abteilung M konnte festgestellt werden, dass nach wie vor die Sympathiebekundungen für Kunze vor allem aus der BRD anhalten. Berlin, 22.12.1976. Durch die Hauptabteilung 9 wird im laufenden Ermittlungsverfahren gegen Jürgen Fuchs geprüft, welchen Charakter seine Verbindung zu Kunze trägt und welche gesellschaftsschädigenden Auswirkungen sich daraus ergeben. In Klammern, daraus können weitere Maßnahmen gegen Kunze abgeleitet werden, wie zum Beispiel Begründung zur Beauflagung durch den Staatsanwalt und anderes. Durch die Bezirksverwaltung Gera ist zu gewährleisten, dass bei künftigen Lesungen positive Personen dem Kunze auf seine negativen und feindlichen Äußerungen gegen die DDR widersprechen, sich dagegen verwahren und nach Festlegung des geeigneten Zeitpunktes bei der Volkspolizei offiziell Anzeige erstatten. Die Reaktionen des Kunze sind in solchen Fällen zu dokumentieren. Gera, den 22.12.1976. Auftragsgemäß vereinbarte ich mit Frau Dr. Elisabeth Kunze telefonisch einen Termin mit Legende. Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass sich sowohl Rainer als auch Elisabeth Kunze fast am Ende ihrer physischen und psychischen Kräfte befinden. Nach meiner Einschätzung ist diese psychische Zerrüttung auf eine Zermürbung im Bereich der Ungewissheit zurückzuführen. Während ich vor Monaten noch daran glaubte, dass Rainer Kunze eine Ausbürgerung oder Übersiedlung in die BRD als die unliebsamste Maßnahme gegen sich betrachtete, gewann ich am 20.12.76 endgültig den Eindruck, dass sich Rainer Kunze geistig bereits damit abgefunden hat. Ich glaube nicht, dass Rainer Kunze diese Spannung der Ungewissheit noch sehr lange aushalten wird. Gera, den 28.12.1976, Telegramm dringend. Im Zusammenwirken mit der Abteilung M wurde bekannt, dass sich Kunze wiederum mit dem BRD-Journalisten Karl Corino in Verbindung setzte und diesem mitteilte, meine größte Sorge sind jetzt diejenigen, die keine Öffentlichkeit haben. Wenn man nicht aufhören wird, diese Leute zu verfolgen, wird keine Ruhe werden. Dann müssen sie mich einsperren. Du kannst jedenfalls unbesorgt sein. Wir werden versuchen zu tun, was in unserer Kraft steht. In Klammern, Macht möchte ich nicht sagen. Operativplan Gera, den 7.1.1977. Die Maßnahmen der Verunsicherung werden in folgenden Komplexen durchgeführt. Über Schlüsselpositionen der Landeskirche Thüringen, über Schlüsselpositionen im Bereich des Gesundheitswesens, durch organisierten Versand von offiziellen Briefen, in denen die Empörung zur Haltung der Vorgangsperson zum Ausdruck gebracht wird, durch Auferlegung staatlicher und gesellschaftlicher Maßnahmen durch operative Maßnahmen. Maßnahmen zum organisierten Versand von Briefen und so weiter. Aus dem Bestand der IM sind absolut zuverlässige und geeignete IM auszuwählen, die offiziell Briefe an die Vorgangsperson mit differenziertem Inhalt und zu unterschiedlichen Zeiten versenden. Dies ist so durchzuführen, dass bei den real existierenden Personen keine Organisationsform zu spüren ist. Dazu sind erforderlich Lehrer, Direktor einer POS, EOS aus dem Fach Deutschgeschichte oder Literatur, Arzt mit kulturell-künstlerischen Ambitionen, Literatur- und Kunstwissenschaftler, Student bzw. Studentin der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Bei allen Kandidaten muss eine direkte bzw. indirekte Beziehung zur Gegenwartsliteratur, zu den Ereignissen um Kunze und Biermann vorhanden sein bzw. geschaffen werden können. Der Versand der Briefe muss so sein, dass durch Unterschiede in Niveau, Zeit, Abständen und Inhalt keine gezielte Aktion sichtbar wird. Bei der Abfassung der Briefe ist von der Kenntnis über Abschnitte des Buches und der Interviews im BRD-Funk und Fernsehen auszugehen. Lehrer zu Angriffen des K gegen die Volksbildung der DDR. Arzt, K soll an das humanistische Anliegen seiner Frau erinnert und ermahnt werden, nicht auch sie noch als Ärztin mit seinem feindlichen Ansinnen zu konfrontieren. Literatur- und Kunstwissenschaftler, die Nachweis erbringen, dass Kunzes Prosa schlechte Prosa ist und nur dem Zweck der Agitation und der politisch-ideologischen Diversion des Gegners dient. Dass Kunze kein Künstler und Schriftsteller mehr ist, sondern ein gekauftes Subjekt des Klassengegners, wenn K. sich so für die imperialistische Ideologie engagiert, so soll er doch nach drüben gehen. Student, viele fragen, warum passiert dem K. nichts? Es wird angezweifelt, dass Kunzes antisozialistische Haltung echt ist. Er soll überlegen, ob nicht er einen Teil Schuld trägt, dass viele verführt und vorzeitig erkannt werden. Alle Briefe werden erst nach vorheriger Kenntnis und Zustimmung durch uns abgeschickt. Die Leitung der Bezirksverwaltung wird gebeten zu genehmigen, dass bei K. eine periodische und längerfristige Inlandspostkontrolle eingeleitet wird, um Zustimmungserklärungen, die ihn moralisch stärken, differenziert zu konfiszieren, da diese die Maßnahmen der Isolierung und Zurückdrängung sowie der Verunsicherung negativ beeinflussen. 7.1.1977. Durch das Referat 20 ist ein offizielles Schreiben des Ministeriums für Staatssicherheit anzufertigen, aus dem hervorgeht, dass das MFS über glaubwürdige Informationen verfügt, die aussagen, dass Kunze Konten im Westen besitzt. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob sich Kunze in seiner Angelegenheit mit Rechtsanwälten in Verbindung setzte. Für die Einreisesperre von Westjournalisten zu Kunze werden vorgeschlagen: erstens J.P. Wallmann, zweitens Dr. Karl Corino, drittens Mütze, viertens Dr. Bernd Richter. Weiterhin ist zu prüfen, bei welchen Personen die Notwendigkeit einer Einreisesperre noch besteht. Bezirksverwaltung für Staatssicherheit, Gera, 19. Januar 1977, an die Abteilung Postzollfahndung, Saalfeld. Aus der Korrespondenz der Person Rainer Kunze mit der BRD-Person Jürgen P. Wallmann: als wir am 01.01. nach Greiz kamen, lagen Briefe hinter der Tür, dabei wieder einige postalische Nachforschungen nach nicht angekommenen Telegrammen, Belegexemplaren, Einschreibesendungen und ein feines Dokument, das man aus einer Sendung, die von einer dritten Instanz angefordert worden war, nicht wieder entfernt hatte. Es wird um Überprüfung in Ihrer Diensteinheit gebeten, ob im Rahmen der Kontrolle Auftrag B und Dokumentierung etwas in einer Postsendung verblieben sein kann und welcher Art dieses Dokument sein könnte. Auftrag B bedeutet gezielte fototechnische Sicherung. Dokumentierung bedeutet hier Protokoll und Negative. Gera, den 27.01.1977, Telegramm Dringlichkeit Flugzeug. Rainer Kunze erhielt durch den Landeshauptmann von Salzburg, Dr. Dr. Inghans Lechner, folgende Mitteilung: habe die große Ehre und Freude, Sie namens der Salzburger Landesregierung zu benachrichtigen, dass diese beschlossen hat, Ihnen aufgrund eines Vorschlages der eingesetzten Jury gemeinsam mit der österreichischen Lyrikerin Friederike Mayröcker den Georg-Trakl-Preis für Lyrik 1977 zu verleihen. Gera, den 4.2.1977, Einleitung der Inlandspostkontrolle. Kunze Rainer, Kunze Dr. Elisabeth, Kunze Marcella. Erstens allgemein, Abzüge vom Original. Erstens 1, alle eingehende Post. Erstens 2, alle ein- und ausgehende Post folgender Adressen. Folgen 4 Seiten mit Anschriften. Zweitens, besonderer Informationsbedarf, sofortige Rücksprache mit Abteilung 20, Vorlage der Originale. Hetze, operativ bedeutsame Dokumente, terminliche Vereinbarungen, Trefftätigkeit, Ort, Zeit. Gera, 4.2.1977. Kunze ruft einen Herrn Pester in Greiz an. Das Gespräch begann Kunze mit der Frage: guten Tag, ist dort die Abhörzentrale? Antwort von P: ja, Sie werden abgehört. Gera, den 7.2.1977. Informationsbedarf von den Sicherheitsorganen der GSSR. Welche politisch-ideologische Entwicklung nahmen die Ehefrau des Kunze sowie ihre Eltern in der GSSR? Dabei sind besonders die Aktivitäten der Ehefrau im Zusammenhang mit ihrem Schulbesuch sowie dem Studium als Zahnärztin bis zum Kennenlernen des Kunze wichtig. Haltung der Eltern vor 1945 und danach besonders zu Ereignissen wie 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn, 1961 antifaschistischer Schutzwall in der DDR, 1968 GSSR sowie zur Ausweisung Biermanns. Zur Eheschließung des Kunze mit seiner Frau Elisabeth, was ist über das Kennenlernen zwischen beiden bekannt? Könnten möglicherweise bei diesem Prozess Personen eine Rolle spielen, die als Hintermänner und Manipulatoren angesehen werden könnten und eventuell Verbindungen zum kapitalistischen Ausland oder zu reaktionären Kräften in der GSSR haben? Koordinierungs-Kontrollmaßnahmen in der GSSR, auftragsgemäße PKW-Such- und Personenkontrolle durch die Grenzorgane der GSSR nach literarischen Schriften und Dokumenten bei der Ein- und Ausreise, fließende Beobachtung beider nach Einreise über Kontakte und Verbindungsaufnahme, M- und Postzollfahndungskontrolle von Eltern und Bruder in der GSSR. Gera, den 7.2.1977, durch ein Schreiben der B. Christine, beschäftigt als Krankenschwester an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Chirurgische Klinik, konnte festgestellt werden, dass die Absenderin zu einem ausgewählten Kreis gehörte, der an einer Lesung mit Kunze teilgenommen hat. Sie schreibt, wenn man jemanden trifft, der Kunze kennt und mag, weiß man schon ungefähr, wie er einzuordnen ist. Weiterhin will die Absenderin wissen, dass in bestimmten Kreisen der DDR die Texte von Kunze abgeschrieben herumgehen und dass sich eine Bekannte das Buch »Die wunderbaren Jahre« irgendwie besorgt hätte. Gera, den 17.02.1977. K. will nach Camus Auge in Auge mit dem Nichts leben und im Bewusstsein der Absurdität dieses Daseins Mensch sein wollen. Er will dem Einzelnen helfen, Solidarität üben, will kein Unrecht im Großen wie im Kleinen unwidersprochen hinnehmen. Für RK existiert das Absurde auch in der DDR. Gera, den 18.02.1977, Dr. K. Corino sandte einen Brief an K., in dem lediglich ein Gedicht von K. und eine Waldlandschaft enthalten waren. In dem Gedicht heißt es im ersten Vers, das Waldsein könnte stattfinden mit mir. Möglicherweise könnte Corino damit mitgeteilt haben, dass das Zusammentreffen zur Leipziger Frühjahrsmesse nun doch stattfinden könnte. Entsprechende politisch-operative Maßnahmen dazu werden im Zusammenwirken mit der Bezirksverwaltung Leipzig eingeleitet. Gera, den 5.3.1977. Maßnahmen anlässlich der Leipziger Frühjahrsmesse 1977. Genosse T. sieht keine Möglichkeiten, eine ständige Beobachtung der Vorgangsperson Lyrik sowie der einreisenden Verbindungspersonen vorzunehmen, da alle operativen Kräfte bereits gebunden sind. Vorgesehen ist, in der Wohnung des ST operative Maßnahmen 26a und B vorzunehmen. Außerdem wird durch IM das Haus des ST abgesichert. Die Personen Wallmann und Corino werden in Leipzig unter M-Kontrolle gestellt. Gera, den 15.03.1977. Am 11.03.1977 gegen 9 Uhr informierte die Ehefrau des GMSK, dass die Vorgangsperson soeben Greiz mit dem PKW verlassen hat. Unterzeichnete und der Mitarbeitergenosse F. begaben sich daraufhin sofort nach Leipzig, um die geplanten politisch-operativen Maßnahmen durchzuführen. Gera, am 25.03.1977, die Paketsendungen an die Familie Kunze halten weiterhin an. Der Rowohlt Verlag übersendet 18 Schallplatten, Vivaldi. Eine Dr. W. übersendet ein Paket mit Kaffee, Schokolade, Suppen. Frau R. übersendet Paket mit einer Flasche Rasierwasser, Tee, Fruchtzucker. Gera, den 1.04.1977. Bestätigt wurde, dass Wallmann während der Messe mit Kunze zusammentraf. Wallmann machte mit K. in Leipzig wiederum ein Kurzinterview. Er geht auf die Verleihung des Georg-Trakl-Preises in Österreich ein und erkundigt sich nach den Ursachen der Zurückhaltung Kunzes gegenüber anwesenden Journalisten. Kunze: Wenn bestimmte Kräfte, die in der DDR in der Überzahl sind, die Übermacht gewinnen, blüht uns eine Eisblume, hinter der einige von uns erfrieren werden. Ich habe in Österreich versucht, dagegen anzuhauchen. Wallmann geht dann auf die Inhaftierung des jungen Schriftstellers Jürgen Fuchs ein. Kunze: Ich kann und darf nicht in ein schwebendes Verfahren eingreifen, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich genau verfolge, was geschieht. Und jene, die es angeht, werden hoffentlich verstehen, was ich damit meine. Operativplan Gera, den 3.4.1977, verstärkte Kontrolltätigkeit in der Nähe des Wohnhauses durch Volkspolizei über Bewegungen und Aktivitäten. Aus allen ankommenden Informationen ist täglich bis 8 Uhr der Lagebericht zu erarbeiten und der Leitung der Abteilung vorzulegen. Gera, den 12.04.1977. Am 11.04.1977 erhielt der IME von Kunze einen Brief mit folgendem Inhalt. Am Donnerstag kam in die Abteilung Inneres des Rates des Kreises Greiz ein Herr vom Innenministerium aus Berlin und wir erfuhren, dass wir die DDR innerhalb weniger Tage verlassen werden. Der genaue Termin ist uns noch nicht bekannt. Wir gehen unfreiwillig freiwillig. Wir drücken euch die Hände, danken für alle Freundschaft und hoffen, dass ihr uns in ebenso guter Erinnerung behalten werdet, wie wir euch. Bleibt glücklich. Gera, den 13.04.1977, während des Zeitraumes von der Zusage der Veranstaltung in Rossbach, 2. bis 3.04.1977, bis zu seiner Rückkehr, muss Kunze aus bisher nicht bekannten Gründen zu seiner Entschlussfassung gekommen sein, die DDR zu verlassen. Diese Vermutung wird noch dadurch bekräftigt, dass Frau Kunze am 1.4.77 in einem Ferngespräch sagte, dass die Frau Döderlein aus München am Montag, dem 18.4.77, mit RK nach Plauen ins Krankenhaus fahren könnte. Folglich hat Frau Elisabeth Kunze zu diesem Zeitpunkt noch nichts von einer geplanten Ausreise gewusst. Am 12.4.77 um 13.50 Uhr rief die Döderlein aus München an. Frau D. betonte auf Bitten Kunzes, dass sie ihn vor allen Leuten beschützen werde. Daraus ist zu entnehmen, dass K. ohne viel Rummel in der BRD ankommen will. Gera, den 14.04.1977. Durch die Kreisdienststelle Greiz wurde festgestellt, dass Kunze und seine Frau die Stadt Greiz gegen 11.30 Uhr mit dem PKW verlassen haben. Die operative Kontrolle ergab, dass K. ohne Zwischenaufenthalt auf die Autobahn Richtung Hirschberg auffuhr und um 12.40 Uhr an der Grenzübergangsstelle Hirschberg eintraf. 12.45 Uhr Kontrolle abgeschlossen, 13.09 Uhr K. verlässt Kontrollpunkt in Richtung Hinterland. Hinterland bedeutet Bundesrepublik Deutschland. Gera, 15. April 1977. In der Anlage übersenden wir Ihnen die Fahndungsersuchen zur Einleitung einer Einreisesperre für die Personen Kunze Rainer, Kunze Dr. Elisabeth, Kunze Marcella. Gera, 9.05.77. An die Bezirksverwaltungen, Kreisdienststellen Groß-Berlin, Rostock, Suhl, Cottbus, Leipzig, Dresden, Erfurt, Halle, Magdeburg, Karl-Marx-Stadt, Jena, Greiz. In der Anlage übersenden wir Ihnen eine Aufstellung von Personen, die zu dem im Operativvorgang Lyrik bearbeiteten antisozialistischen Schriftsteller Kunze Rainer Verbindung hatten. Wir bitten Sie zu entscheiden, welche Maßnahmen in Bezug auf mögliche Rückverbindungen eingeleitet werden. Folgen 30 Seiten mit Anschriften und Kurzkommentar zu jeder Person. Gera, den 4.5.1977. Zur Einleitung politisch-operativer Maßnahmen zur Verunsicherung des in die BRD übergesiedelten antisozialistischen Schriftstellers Kunze werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen. Mit Genehmigung des Leiters der Bezirksverwaltung wird eine Überprüfung des IM-Bestandes mit dem Ziel durchgeführt, solche IM auszuwählen, die in der Lage sind, entweder selbst oder über geeignete Verbindungen in westlichen Massenmedien über Kunze zu publizieren und seine Äußerungen zur DDR in Zweifel zu ziehen. Im Zusammenwirken mit der Hauptabteilung 20-4 ist zu prüfen, welche inoffiziellen Möglichkeiten auf der Linie der Kirchen vorhanden sind, Informationen über Kunze in Kreisen der Kirche im Operationsgebiet zu verbreiten. Nutzung vorhandener Verbindungen von IM im Operationsgebiet mit dem Ziel, die Möglichkeit einer Zusammenarbeit des Kunze mit dem Ministerium für Staatssicherheit zu verbreiten. Rainer Kunze, Deckname Lyrik. Die Geschichte einer Stasi-Observation. Fürs Radio eingerichtet von Ulrich Gerhardt. Es sprachen Gerd Wameling und Dieter Ransbach sowie Ulrich Gerhardt. Ton Erdmann Müller und Rembert Gabriel. Assistenz Karin Hutzler. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Senderfreies Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk.